Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: Klangkosmos, Musik von Brian Eno. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbert. Just Another Day, ein Song aus Brian Enos letztem Soloalbum Another Day on Earth, das in diesem Jahr erschien. Das Album reflektiert Brian Eno heute. Der kreative Soundtüftler wird im kommenden Jahr 58 und hat eine äußerst vielseitige musikalische Biografie. Brian Eno und sein Klangkosmos, das ist das Thema des heutigen Soundchecks. Erstmals bekannt wurde Eno als Keyboarder der Band Roxy Music, die er nach zwei Alben verließ, um die ausgetretenen Pfade der Rockmusik der frühen 70er Jahre zu verlassen. Dann erscheint sein Soloalbum Here Comes the Warm Jets, ein für die damalige Zeit sehr progressives Album. Hören wir daraus das Titelstück. Thank you. Klangkosmos Brian Eno. Es ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man sich dort auf Reisen begibt. Eno als Popmusiker, Eno als Produzent, Eno als Philosoph, Eno als Filmmusiker, und das sind längst nicht alle Aspekte des umtriebigen Soundtüftlers. Viele seiner Arbeiten lassen sich mit dem Begriff generative Musik beschreiben. Musik, die sich durch einfache Klangteppiche, die sich überlagern, in immer andere Richtungen bewegt, sich quasi selbst erzeugt. In einem Artikel in einer bekannten deutschen Keyboard-Zeitschrift gibt es ein großes Porträt von Eno, oder gab es ein großes Porträt von Eno, und darin gut beschrieben, wie Eno zum Beispiel diese sphärischen Klangmuster webt, die so einfach nicht programmiert werden können. Er nimmt zum Beispiel identische Ghetto-Blaster und lässt jeden davon mit einer eigens bespielten CD im Zufallsmuster ablaufen, und daraus entstehen dann immer neue Klangmuster, die der Zufall kreiert. Typisch für Eno seine philosophische, taoistische Grundhaltung, den Erzeuger von Musik wieder zum Zuhörer zu machen. Passend dazu dieses Stück einer Videoinstallation zur Triennale von Eno. Regiment vom Album My Life in the Bush of Ghosts, eine Art Teamwork mit David Byrne aus dem Jahr 1981. Mag heute vielleicht ein wenig angestaubt wirken, aber war zu seiner Zeit eines der modernsten Platten überhaupt. Enotypisch, mal wieder Genregrenzen hinter sich zu lassen. Teamwork ist ein Schlüsselwort in der Karriere von Eno. Er hat immer wieder die Zusammenarbeit mit verwandten Musikern gesucht, die mit viel Mut zum Experiment neue Klangwelten zu schaffen versuchten. Ein Mann, der immer wieder neben Eno dort auftaucht, ist Robert Fripp. Der Gitarrist von King Crimson ist bekannt für seine elektronisch verfremdeten und schwebenden Gitarrensounds. Eine gute Ergänzung für die Keyboard-Teppiche von Eno. Hören wir vom Album The Essential Fripp and Eno den Song Evening Star. Es ist unglaublich, auf wie vielen Alben Eno als Produzent oder einfach nur als guter Hausgeist im Studio mitgewirkt hat. Beim letzten Coldplay-Album hat er ein wenig auf dem Keyboard geklimpert. Bei Genesis Meisterleistung The Lamplighter on Broadway war er für die Eno-Fizierung zuständig. Weitere Namen sind U2, David Bowie, Peter Gabriel und viele, viele andere. Immer wieder hat Eno mit der Band James aus Manchester zusammengearbeitet. Neben der Produktion hat er aber auch das Experiment der Session gewagt. Das hieß rein ins Studio und einfach drauf losspielen. Daraus entstand das Album Wawa, das einen anderen Eno zeigt. Hören wir Eno mit James und dem Stück Pressure's On. Fear. Eine von Inos Referenzplatten, und tatsächlich hat Ino es geschafft, davon einige zu machen, ist das Album Music for Films. Ursprünglich ohne Filme produziert wurden die kurzen, prägnanten, akustischen Atmosphären von diesem Album, das schon in den späten 70ern erschien, oft für Fernsehbeiträge verwendet und nahm mit all den seltsamen Stimmungen zum Teil einen Aspekt der 80er vorweg. Hören wir von der LP das Stück From the Same Hill. Thank you. Brian Eno mit Asian River, ebenfalls von Music for Films, allerdings schon von der dritten Ausgabe dieses Samplers. Eno hat in seinem fast 40-jährigen Musikschaffen auch viele Kollaborationen, sprich kreative Teams gebildet, um seine Idee von spannender Musik voranzutreiben. Eine wirklich gelungene Zusammenarbeit entstand mit dem deutschen Soundtüftler Peter Schwalm aus Frankfurt. 2001 realisierten die beiden ihre Zusammenarbeit Drawn from Life, ein großes Album mit sehr atmosphärischen Stücken. Beispiel Purses. Wer den Film Trainspotting gesehen hat, an dem dürfte auch die Musik von Brian Eno nicht vorübergegangen sein. Sie hat in dem Film schon fast Easy-Listening-Charakter, im Gegensatz zu den anderen vertretenen Künstlern, wie zum Beispiel Blur, Underworld und Iggy Pop. Hören wir vom Trainspotting-Soundtrack den Track Deep Blue Day. Teamwork, es gibt eine Menge davon in Enos Geschichte. Die führte ihn Anfang der 70er sogar auch mal nach Deutschland ins Studio von Harmonia. Michael Rother, Rodelius, Möbius webten hier ihre harmonischen Klangstrukturen und Eno war eine gewisse Zeit mit dabei. Hören wir bis zu den Nachrichten den Track Almost gleich. Gibt es eine weitere Stunde Soundcheck mit Brian Eno.